uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute freie Themennacht, 0800 220 50 50. Erster Anrufer, Stefan, 48 Jahre alt. Guten Morgen, Stefan. Schönen guten Morgen. Hallo, Stefan. Hallo. Weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an, ich bin seit 2 Jahren Single gewesen, also vor 2 Jahren. Hab mir also auch so ziemlich mein kleines Reich aufgebaut und bin jetzt seit letzten Monat in einer neuen Beziehung. Mhm. Und ja, diese Beziehung, die ist ein bisschen insofern belastet, dass meine neue Partnerin also ein recht offenes Sexualleben geführt hat. Was heißt das? Ja, unter anderem Swingerclub und so weiter. Mhm. Und auch mehrere Partner. Aber alles vor deiner Zeit. Vor meiner Zeit, ja, richtig. Mhm. Und was heißt mehrere Partner? Ja, wenn sie, also sie hat also eine recht große Freundesliste und mhm. ich kriege also jeden Tag neue Botschaften, wenn ich was von ihr will und solche Sachen. Und du kriegst Botschaften, Nacht, also, wenn du was von ihr willst? Verstehe ich. Nein, also sie sagt mir dann, der und der haben mir wieder gepostet, auch ich vermisse deine Möse, ja so, lass uns mal wieder treffen und so. Ach so, ich verstehe. Also es gab einen großen Kreis von Männern, mit denen sie immer wieder Sex richtig, hatte. Richtig, aber sie war nicht in einer Beziehung zu mhm. Zeiten. Und wie lange hat sie denn so ein wildes Leben getrieben? Ja, 2 Jahre ungefähr. Und vorher war sie in einer festen Beziehung? In einer festen Beziehung, wo aber auch nur Mist gelaufen ist, sage ich jetzt mal. Ja. Und ja, sie war vorher mehr so mit Hooligans zusammen und also aus dieser Szene. Und ich bin da wohl anscheinend ganz anders. Wie alt ist sie? Sie ist 36. Mhm. So, hat 2 Kinder und... Ah ja. Wie sind diese 2... Oder diese kurze Zeit, während du jetzt mit ihr zusammen bist? Bitte, ich hab... Wie ist jetzt diese kurze Zeit, während du mit ihr zusammen bist? Wie läuft das? Ich habe noch nie so viel für einen Menschen empfunden, wie ich für diese Frau empfinde. Mhm. Macht dir denn ihre Vergangenheit Angst? Ja, sehr. Glaubst du, dass sie nicht treu sein kann? Ich kann es nicht sagen, weil... ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen. Aber das ist auch aus meiner Vergangenheit, hat sich ein sehr großes Misstrauen aufgebaut, mhm. was Menschen anbelangt. Und ich war also auch in der Partnerschaft, wo ich sehr eingeengt wurde und wo Kontrollzwang geherrscht hat und solche Sachen alles. Mhm. Und ich war, wie gesagt, 2 Jahre jetzt alleine. Haben mir da auch mein kleines Reich aufgebaut. Was meinst du damit? Das hast du schon zum zweiten Mal. Du hast ja ein kleines Reich aufgebaut. Was ich heißt war vorher, bin immer von einer Beziehung in der nächsten reingerutscht, mhm. früher. Mhm. Aus Angst vom Alleinsein. Mhm. Und ja, das ist quasi meine erste Wohnung, wo ich ach alleine so. Gelebt habe. Ach so, habe. So meinst du das. Verstehe. Das ja, alles klar. Und mhm. ich hatte eigentlich für mich jetzt abgeschlossen. So, du lebst jetzt hier dein Leben, gehst so. Arbeiten. Und dann kam sie. Und dann kam sie. Ich. Ja, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Über Facebook. Das ist auch so eine, ja, und das ist auch so eine Sache. Ich stehe eigentlich mehr auf hagere Frauen, fast schon knabenhafte Typen. Und ich habe sie angeklickt auf der Molling-Seite. Mhm. Und ich bin da also echt eines Besseren belehrt worden. Ne? Mhm. Das, man muss doch erstmal den Menschen kennenlernen. Glaubst du denn, dass sie gleichermaßen für dich empfindet, wie du für sie? Ja. Das schon? Eigentlich schon, weil... wir sind seit dem 20. zusammen und ich bin jetzt fast schon bei ihr eingezogen. Na Vorsicht, nicht so schnell. Gib mal dein kleines Reich nicht so schnell auf. Ja, das ist eben meine Sorge. Weil, bei aller Euphorie und ist so ein bisschen Bedachtsamkeit nicht so. Und ich glaube, wenn das nicht so wäre, wie dann hätte sie mir auch die Kinder nicht vorgestellt und so weiter mhm. und so nah an sich rangelassen. Wohnt ihr denn in einer Stadt? Ja, klar, sicher. Sehr gut. Ja, das, dann kann das ja alles parallel laufen, eine ganze Weile noch. Oder ja, denkst meine du ernsthaft ist, darüber? Was ist jetzt, wenn sie in der Bierlaune draußen mit ihren Mädels ist? Na gut. Zunächst einmal, was das Zusammenleben anbelangt. Da würde ich an deiner Stelle wirklich das noch lange hinschieben, das Zusammenziehen. Hm. Mein Gott, ihr seid einen Monat, anderthalb Monate, einen Monat zusammen. Eben. Ja, so, da muss man nicht gleich zusammenziehen. Du bist ein Kerl von 48 Jahren, da kann man ein bisschen das Ganze laufen lassen. So, aber jetzt die Sorge, das Misstrauen, hast du denn mit ihr darüber schon gesprochen, dass dich das umtreibt? Sie sagt auch, ich habe allen Leuten Bescheid gesagt, ich bin in einer Beziehung. In einer Beziehung bin ich auch treu. Mhm. Und sie kann sich für ihre Kinder und für sich keinen besseren Mann wünschen. Sagt sie. Ist doch ein Wort. Ja, natürlich, aber ich kriege dieses Misstrauen nicht aus meinem Kopf raus. Verstehe ich auch, wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, wenn du weißt, dass sie ein recht wildes Leben hatte, ist man natürlich auch erstmal ein bisschen skeptisch. Umso wichtiger, dass du dein kleines Reich behältst und das Ganze sehr gemächlich angehen lässt. Ja. Und man sich beschnuppert, um das Vertrauen sich aufbaut. Und in einem halben Jahr siehst du die Welt vielleicht schon ein bisschen anders. Vielleicht bist du dir da schon viel sicherer. Ich kann dich nur ermutigen, Mensch, Stefan, wenn du jetzt erstmal ein gutes Gefühl hast und sie hat ein gutes Gefühl, da ist eine starke Anziehung, ist das schon mal eine tolle Sache. Ist auf jeden Fall vorhanden. So, und den Rest muss das Leben jetzt bringen und beweisen, ob ihr zusammenpasst und ob sie ehrlich ist. Wir wollen wahrscheinlich zu schnell zu viel und ich denke zu viel, schätze ich mal. Ja. Deswegen sage ich, bremst ruhig mal ein bisschen ab. Du hast gar nichts zu verlieren, wenn du ein bisschen abbremst. Und sie auch. Er hat nur gedacht, sie ist also im Begriff umzuziehen, dass sie da aus dieser Gegend raus möchte, wo sie jetzt im Moment wohnt. Und da hatten wir mit den Gedanken gespielt, dann würde es sich doch anbieten, wenn wir dann in dem Zug dann zusammenziehen. Nein, nicht nach einem Monat. Mann! Ich appelliere nochmal an deine Erfahrung als fast 50-jähriger Mann. Ja, natürlich. Und vor allen Dingen, wenn du noch diese Skepsis im Leib hast, zieht man doch nicht so schnell mit jemandem zusammen. Also ja, Stefan. Vom Prinzip hast du recht, ja. Ja. Lass es langsam angehen. Und dann wünsche ich euch einfach Glück, dass es wirklich so ist, wie es jetzt zu sein scheint. Ja. Kann ich gebrauchen. Ja. Also ich würde es mir wünschen, nur wie gesagt, die Angst ist da, dass die Luftblase irgendwann platzt. Und, gut, ja, ne? die Angst hat man natürlich immer. Aber was will man ständig über die Angst reden? Man muss dem Ganzen eine Chance geben. Ich wünsche dir viel Glück, ich wünsche euch viel Glück. Ich bedanke mich und mach weiter so. Sehr gerne, Stefan. Könnte ich ein Autogramm haben? Auch gerne. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Alles klar. Tschüss, danke. Ciao. So, ihr Lieben, jetzt an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf unsere zwei großen Premieren des Domian-Dokumentationsfilms Interview mit dem Tod. Es gibt eine Premierenveranstaltung am 15. November in Berlin im Delphi-Palast. Das wird so aussehen, am 15. November in Berlin im Delphi-Palast und am 6. Dezember gibt es noch eine Veranstaltung in Essen in der Lichtburg. Diese Abendveranstaltungen sind große Veranstaltungen. Es wird der Film zunächst gezeigt, da machen wir eine kleine Pause und danach gibt es eine große Talkrunde mit Gästen. In Berlin wird zum Beispiel Charlotte Roach dabei sein. Ich bin auch in der Talkrunde und ihr könnt Fragen zum Film stellen und auch Fragen an mich stellen. Also ich stehe dann für euch zur Verfügung. Am 6. Dezember in Essen wird Günter Wallraff dabei sein und Nikolaus Müller, ehemaliges Mitglied von Jupiter Jones. Also 15. November in Berlin, Delphi Palast und 6. Dezember in Essen in der Lichtburg. Ihr könnt Tickets buchen oder ja, ihr könnt Tickets kaufen und buchen unter www.domian-der-film.de und dort gibt es auch weitere Informationen, in welchen Städten der Film dann pur auch noch zu sehen ist, also ohne zusätzliche Talkveranstaltungen. Ich bin gespannt auf Berlin und gespannt auf Essen. Wie gesagt, wir hatten hier schon eine Veranstaltung in Essen, die mich sehr beeindruckt hat und umso interessierter bin ich jetzt, wie es dann in Berlin und zum zweiten Mal in Essen wird. 15. November in Berlin, 6. Dezember in Essen. Hier ist Anke. Anke ist 41. Guten Morgen, Anke. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt ist die Anke dran. Hallo, oh Gott. Hallo, Anke. Hallo, ich bin ziemlich nervös. Ist alles halb so schlimm. Wie geht's dir? Ja, nicht ganz gut, aber trotzdem danke der Nachfrage. Und das ist auch der Grund deines Anrufes, dass es dir, weil es dir nicht so gut geht? Ja, also ich rufe eigentlich an, weil ich auf einer Facebook-Gruppe das Thema gelesen habe, halt, dass gestern war das Thema Friedhof dran. Richtig? Genau. Gestern haben wir über Friedhöfe gesprochen. Ja, und ich habe leider nicht mitgehört. Also ich weiß jetzt nicht, ob mein Thema schon mal dran war, aber ich habe halt ein sehr morbides Interesse. Ein sehr morbides Interesse an Friedhöfen? Oder generell? Ja, also generell, seit ich denken kann. Also ich habe halt erstmal einen relativ soliden Beruf gelernt. Nachdem ich da ausgemustert wurde, habe ich gedacht, was machst du jetzt? Was dich eigentlich schon immer interessiert hat. Und was war das für ein Beruf? Schauwerbegestalterin. Schauwerbegestalterin? Ja, ich habe Schaufenster dekoriert. Ach so, okay. Und sowas halt. Mhm, ne? Ja. Und entgegen meiner Eltern wollte ich dann Sektions- und Präparationsassistentin werden, ganz gerne. Mhm. Bei Menschen? Ja, richtig. Das ist eine Berufsbezeichnung, die sagt mir nicht direkt etwas. Macht man das? Die einzige, also damals jedenfalls, ich weiß nicht, wie es heute ist, die einzige Ausbildungsmöglichkeit gab es damals in Berlin bei den Vivantes-Kliniken. Mhm. Und ich habe jüngst halt eine Wohnung frisch bezogen, das käme für mich finanziell nicht hin. Und das war aber mein größter Wunsch. Das heißt also, dass du die Leichen vorbereitest halt für die Gerichtsmedizin. Dass du die halt aus dem Kühllager holst, halt diesen berühmten Y-Schnitt machst, vorbereitest. Na, den berühmten Y-Schnitt kennen wir so nicht. Was ist das? Ja, dass du halt den Körper quasi eröffnest, halt jetzt eine Organentnahme und so weiter zu gewährleisten. Mhm. Das hätte ich halt, also das war so meins, ja. Ich bin klischeemäßig noch sehr schwarz angehaucht und. Aber Moment, du hast das denn nicht gemacht? Ich habe das nicht gemacht, weil ich halt eine Wohnung frisch bezogen habe und nicht alles hinschmeißen wollte, ja. Also wäre es bei mir im Ruhrgebiet möglich gewesen, diese Ausbildung zu machen? Achso, du wolltest nicht umziehen nach Berlin. Mhm. So. Ja. Das hast du nicht gemacht. Was machst du stattdessen heute vom Beruf? Ich bin halt nach wie vor Misanthrop und wollte dann was mit Tieren machen. Mhm. Und ich bin jetzt Tierpsychologin im Bereich Hunde. Tierpsychologin, also mit lebenden Tieren arbeitest du? Mit lebenden Tieren, aber ich habe die Friedhofsnähe bewahrt. Ich wohne also mit Friedhofsblick. Ich springe halt öfters über die Mauer, wenn mir danach ist. Also da ist eine starke Affinität zum Tod und zu allen Dingen, die mit Tod zu tun haben. Kann man das so sagen? Kann man so sagen, ja. Also morbide nennt man das. Du fühlst dich von den Themen des Todes angezogen. Richtig. Ich habe also auch einen Sarg in meiner Wohnung stehen. Schläfst du in diesem Sarg? Nee. Das wäre ja sehr lustig gewesen. Wenn du gesagt hast, jeden Abend so nach Domian steige ich in den Sarg, Deckel drauf und dann penne ich. Oder während Domian. Ne? Oder während Domian sogar, vielleicht, ja. Nee, das ist aber der Sarg, in dem ich halt tatsächlich auch beerdigt werden möchte. Und wo steht der im Moment? Der steht in meinem Wohnzimmer. Nein. Und ist der geöffnet oder geschlossen? Der ist geöffnet. Ich habe da jetzt mittlerweile Regalbretter eingezogen und habe da ein paar Bücher drin. Ach so. Auch Domian-Bücher übrigens. Wo ich so überall stehe. Ja, im Sarg. Ja. Aber wann? Wenn du Besuch bekommst und ihr mal nett Kaffee trinken wollt, zusammen, du mit deinen Freunden, dann kommen die da rein und die sehen den Sarg. Was ist dann los? War auch schon im Verwandtschaftsbereich der Brüller. Erklärst du denen das denn? Die denken doch alle, die Anke so ganz beisammen hat sie vielleicht nicht mehr, oder? Ja, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich sie nicht alle beisammen habe. Und ich lebe so nach dem Motto, love me or leave me. Ja. Also ist halt klar, das Ding steht bei mir schon seit Ewigkeiten. Es hängen auch überall von der Decke herab Fledermäuse und Kreuze und irgendwelche Nietengürtel und also ganz suspekt. Und du bist schwarz angezogen? Ja, immer, seit 25 Jahren. Und du springst ab und zu über die Friedhofsmauer, wenn der Friedhof vielleicht schon abgeschlossen ist? Ganz genau, also auch immer nachts? Wenn der Friedhof, ja, richtig. Auch nachts? Ja. Und, du läufst dann nachts allein im Dunkeln auf dem Friedhof rum? Richtig. Ist das ein großer Friedhof? Also im Gegensatz zu Berlin jetzt nicht, aber es ist ein relativ großer Friedhof, da verläuft man sich so mal, ja. Wenn du nicht schlafen kannst? Ja. Was machst du nun dann nachts allein auf dem Friedhof? Ich setze mich zum Beispiel auf die Bank, genieße die Stille, denke halt, wie es wäre, wenn ich halt dran bin, wo ich liegen möchte. Freust du dich auf deinen Tod? In manchen Situationen schon, weil ich bin depressiv, also ich nehme auch Medikamente dagegen und ich habe mir meinen Tod schon genau ausgemalt. Ich weiß auch, wie der sein wird und es wird auf jeden Fall kein Mitnahmesuizid, weil ich da jetzt kein Bahnfahrer, also ich will da keinen mit reinziehen. Das heißt, du willst irgendwann dir das Leben nehmen? Ja, aber ich habe auch hart aber fair verfolgt. Also ich bin sehr halt für die Sterbehilfe und ich möchte das nicht verschwenden, das Leben. Also jetzt nicht falsch verstehen, dass ich dann irgendwann gehe. Achso, das heißt, wenn du auch wirklich schwer krank bist und es keine ja, Rettung mehr richtig. Gibt. Kein Ausweg mehr gibt, aber dann... Ja. Dann möchte ich das selber gerne entscheiden. Wenn es bis dahin noch nicht so weit ist mit der Sterbehilfe, mit der Debatte, dann gerne auch selber entscheiden, ja. Jetzt haben wir schon ein paar Sachen gehört. Die Wohnung, den Sarg, du bist schwarz angezogen, du läufst nachts auf dem Friedhof rum bisweilen. Gibt es noch etwas, was du in Sachen Morbidität praktizierst oder heimlich tust? Also ich habe jetzt zwei Dinge gemacht, die kamen auf mich zu, da konnte ich gar nichts für. Ich habe jetzt innerhalb von 5 Monaten zweimal die Hand bis zum Tod gehalten. Wirklich Freunden und Verwandten jeweils. Also du hast und die Sterbenden beigestanden. Richtig, aber bis zum letzten Atemzug. Das hast du zum ersten Mal erlebt? Zum ersten Mal, ja. Und wie war das? Wie war das für dich, dann wirklich ganz real mit dem Tod konfrontiert zu werden? Ja, das erste Mal war die Frau meines Bruders, das war jetzt im September, also letzten Jahres. Ja, ich muss schon sagen, wenn man involviert ist, sehr, sehr hart. Aber ich war bis zuletzt tapfer. Also ich habe organisiert, dass die beiden noch getraut wurden auf der Intensivstation und habe dann noch gescherzt, ich verbringe jetzt die Hochzeitsnacht mit euch und so. Und Hat es sich berührt, traurig gemacht? Sehr, sehr, sehr. Also ich war sehr im Loch, ja. Was glaubst du, was nach dem Tod ist? Also ich glaube schon, dass da irgendwas ist. Also ich glaube nicht an die Kirche, ganz klar. Ich glaube aber, dass da schon irgendwas ist. Und ich glaube auch, dass meine Schwägerin meinem Bruder in den Arsch tritt, dass der weiterleben. Also dass er weiterlebt. Das glaube ich schon. Wenn du nachts auf dem Friedhof bist, hast du das Gefühl, dass dort Tote sind, die dich vielleicht sogar beobachten? Unzählig. Unzählig? Ganz viele. Ja, richtig. Ganz fast manchmal erdrückend. Wenn du da sitzt, hast du echt das Gefühl, die wollen dir alle irgendwas sagen. Das ist. Und das gruselt dich nicht? Nee. Aber du siehst sie nicht. Du hast nur so eine Ahnung, so ein Gefühl, als wären sie da. Ja, ich habe ein Gefühl und ich höre auch gewisse Stimmen, wenn ich mich konzentriere. Ich kann jetzt nicht sagen, XY ist gestorben und er möchte jetzt seiner Frau irgendwas sagen. Nee, aber ich höre schon Stimmen, die ziemlich verzweifelt sind, weil sie ihren Angehörigen was sagen wollen. Aber ist das sonderbar, wenn es wirklich ein Leben nach dem Tod gibt, irgendwie ein Jenseits, dass die Toten sich dann alle auf dem Friedhof aufhalten? Ich denke mal, dass das vielleicht am Anfang so ist, dass sich da die Energie sammelt, weil die ziemlich hilflos sind und am Anfang nicht wissen, wo bin ich, was soll das jetzt hier? Und dass man da halt ziemlich viel Energie aufsammelt. Ich weiß es nicht. Ich denke mal schon, dass die dann in naher Zukunft halt ihre Nächsten dann aussuchen und versuchen irgendwie was denen bekannt zu geben. Und wenn das nicht klappt, okay. Was ist in Sachen Tod, Themen des Todes noch so ein Wunsch? Was möchtest du gerne mal machen oder was möchtest du gerne mal ausprobieren? Ja, ich kann jetzt nur für mich sprechen, also ich habe eine Vision von meinem Tod halt, dass das auch friedlich ist und dass, also ich habe keine Nachkommen. Ich sorge jetzt halt für Menschen, die keine noch Nachkommen haben, dass sie nicht alleine sterben. Das habe ich mir vorgenommen, ja. Also ich möchte jetzt auch tätig werden. Ich weiß nicht, ob man das auf Palliativstation machen kann oder halt im Hospiz nur dezidiert, dass ich da tätig werden kann. Kann man auch auf Palliativstationen machen, ja. Kann man auch, okay. Kann man auch, ja. Man kann da Patientenbetreuung, Begleitung machen. Nach einer gewissen Einlernphase kann man das machen. Ja, das fände ich ganz interessant. Das würde ich gerne machen. Nicht aus morbidem Interesse, sondern aus zwischenmenschlichem Interesse. Für mich selber wünsche ich eben so einen begleitenden Tod. Aber das ist doch ein schöner Plan und eine sehr ehrenwerte Aufgabe, wenn du dir das jetzt gesetzt hast. Und das andere kann man ja so ein bisschen auch als so eine Schrulle vielleicht hinnehmen von dir, als ein Spleen oder... Richtig, ja. Ist einfach so. Und wenn du Spaß hast, nachts auf den Friedhof zu gehen, ja, na gut, dann mach es halt. Ja. Du benimmst dich da ja ordentlich. Du machst ja keinen Krach, du machst nichts kaputt und du sitzt da still. Und Gottes Willen, also jeden, den ich erwische dabei, der da irgendeinen Unfug treibt, der kriegt aber richtig Ärger mit mir. Um Gottes Willen. Liebe Anke, ich danke, dass du angerufen hast. Ja, gerne. Darüber haben wir in diesem Sinne gestern nicht gesprochen. Insofern war das noch ein neuer Aspekt. Wir sehen uns vielleicht in Essen. Ah, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Am 6. Dezember. Alles Gute, Anke. Ganz genau. Tschüss. Danke, bis dahin. Tschüss. Hier ist Daniel. Daniel ist, wie alt ist der Daniel? 24. Morgen Daniel. Hallo, Domian. Hallo, Daniel. Ja. Kannst du mich hören? Sehr gut. Um was geht's, Daniel? Also, es geht um Folgendes. Ich bin seit 6 Jahren in einer Beziehung mit einem Jungen. Und seitdem stehe ich zwischen den Stühlen zwischen meiner Familie und meinem Freund. Seit 6 Jahren hat deine Familie das nicht akzeptiert, dass du mit einem Mann zusammen bist. Genau, richtig. Also es geht zwar darum, jetzt nicht hauptsächlich, weil ich schwul bin, denke ich mal. Es geht darum, dass zwar vor 6 Jahren was passiert ist, aber ich denke mal, so nach 6 Jahren kann man ja mal, mal über seinen eigenen Schatten springen. Ach so, es geht gar nicht darum, dass die ablehnen, dass du schwul bist, sondern da ist irgendwas passiert. Genau, richtig. Was ist denn da passiert? Meine Mutter hatte einen Freund damals gehabt, meine Eltern sind geschieden, und der hatte mich damals, wo ich von der Ausbildung kam, geschlagen. Und mein Freund hat bei uns übernachtet und hat das mitgekriegt und ist dazwischen gegangen. Und daraufhin hat meine Mutter und ihr Freund damals mich und meinen Freund rausgeschmissen. Und ich sollte mich dann vor Ort entscheiden zwischen meinem Freund und meiner Familie. Er hat doch damit angefangen, der Freund deiner Mutter. Genau, richtig. Und nur weil ich rausgefunden habe, dass er meine Mutter betrügt, ich das meiner Mutter gesagt habe, und ja, dann war ich das schwarze Schaf in dem Moment. Wie? Du hast auch noch rausbekommen hinterher, dass er deine Mutter betrügt? Ja, mehrmals. Und das hast du deiner Mutter gesagt? Genau, und dann würde es ja nicht stimmen. Meine Mutter hat mir auch keinen Glauben geschenkt, nichts. Ach so, deine Mutter hat ihm mehr geglaubt als dir. Genau, richtig. Und dann hat sie mich rausgeschmissen gehabt. Dann war ich mit 18 Jahren auf der Straße 2 Wochen. Bin dann von einem Bekannten zum anderen getingelt, bis ich dann mal bei meinem Freund unterkam, weil ich habe mich auch nicht getraut, da jetzt aufzutauchen, weil die Mutter von meinem Freund kannte mich noch nicht. Und dann will ich nicht einfach so in eine Tür ausfallen und sagen, hier bin ich. Ja. Das kann man ja nicht machen. Ja, klar. Und auf jeden Fall war ich dann 2 Wochen bei Bekannten, Freunden und ziemlich, runtergekommene Situation war das. Und ja, danach bin ich da dann zu meinem Freund gezogen, dann war alles in Ordnung. Hatte Funkstelle gehabt zu meiner Familie, habe dann von dort aus meine Ausbildung fertig gemacht. Und kam meine Mutter auf mich irgendwann mal zu und hat gesagt, ja, sie will mich vermissen, es wäre schön, wenn ich wieder nach Hause kommen würde, also in die Nähe hinziehen würde. Weil sie hat auch dann mit ihrem Freund Schluss, hat einen neuen Freund gehabt. Ja. Du wohnst mittlerweile mit deinem Freund allein in einer Wohnung? Genau, richtig. Okay. So, da hat deine Mutter gesagt, wäre schön, wenn wir wieder Kontakt hätten. Und wie hast du darauf reagiert? Ich habe mich natürlich gefreut, weil ich dachte, sie hat sich ja geändert, hat sich eingesehen, dass ihr damals, ihr Freund, wenn ich so sagen darf, ein Arsch war, weil er das immer so mitgemacht hat und hat da jetzt auch, sie hat ja auch hinterher rausgefunden, dass ich recht hatte. Und ich dachte einfach, dass sie daraus gelernt hat. Dann hat sie einen neuen Freund gehabt, der hatte auch nichts gegen Schwule, gar nicht. Und nur da durfte ich zum Beispiel auch nicht übernachten oder sowas, wenn ich die Mama mal besucht habe, weil der wollte das irgendwie nicht. Warum? Und er wollte das nicht. Er war seine eigene Wohnung. Meine Mutter ist da eingezogen und wollte da die Kinder von ihm nicht haben. Ach, so, ja, auf jeden Fall bin ich ja dann wieder vor 2 Jahren jetzt hier hingezogen. Was und, heißt hier hin? Dahin, wo deine Mutter wohnt, oder? Genau, wo ich geboren wurde, nach Oberhausen wieder. Aber dein Freund auch? Ja, das mit mir hingezogen, okay. Weil seine Ausbildung hier fertig macht. Ja, okay. Und dann, bevor ich hingezogen bin, hieß es so, ja, komm bitte zurück, es wird auch alles besser, verspreche ich dir. Und dann bin ich zurückgekommen, habe mich auch gefreut, es wird wieder alles gut vielleicht. Ich habe meine Mutter mal eingesehen, dass nach diesen Jahren mal irgendwann mal gut sein muss, weil ich glücklich bin in der Beziehung. Mhm. Und wenn ich glücklich bin, dann kann ich es so akzeptieren. Die muss ihn ja nicht tolerieren, die muss ihn ja nur akzeptieren, sage ich jetzt mal. Die muss ihn ja nicht gut finden. Nur einfach akzeptieren, dass ich mit ihm glücklich bin. Aber seitdem ich dann wieder hingekommen bin, kam Hasskapaden, sage ich jetzt mal, ich war auf den Geburtstag meiner Mutter eingeladen, dann wollte die mich verkuppeln mit irgendjemand anders. Ja, warte mal, du bist ja auf dem Geburtstag deine Mutter eingeladen. Deine Mutter weiß, dass du seit so vielen Jahren jetzt mit deinem Freund zusammen bist. Sie hat deinen Freund nicht mit eingeladen. Nein, er durfte nicht mitkommen. Das ist ja schon ein Hammer. Genau. Da wäre ich an deiner Stelle schon mega sauer. War ich auch. Ich bin auch natürlich mit einer ziemlich guten, sag ich mal, guten Laune in Anführungsstrichen dahingegangen. Und sie wollte dich ja noch verkuppeln. Genau, mit einem Arbeitskollege von ihr, der mal 20 Jahre älter ist als ich. Ach so, aber doch auch mit einem Typ. Genau, richtig. Weil ich habe auch einen schwulen Onkel, das ist der Bruder. Deswegen denke ich mal nicht, dass es wegen dem Schwulsein hat ein Problem. Es ist einfach nur wegen meinem Freund halt. Also hat sie irgendein Problem mit ihm persönlich? Genau, richtig. Ja, okay. Und lässt das aber alles auf mich aus. Ja. Weil ich muss mich entscheiden und dann am Ende der Party, sage ich jetzt mal, dann hieß es so, ja, warum ist denn dein Freund nicht mitgekommen? Da habe ich sie mal gefragt, warum soll er denn mitkommen, wenn er hier nicht akzeptiert ist? Du hast ja gesagt, ich soll alleine kommen. Mhm. Ja, er kann dich ja abholen, dann kannst du ja mal was trinken. Ich sag so, ich möchte nicht mehr trinken, ich will jetzt nach Hause und der holt mich ab, aber der kommt nicht rein, weil er nicht erwünscht ist. Okay. Und wie, ja, dann, ja? Ja, wie ist der Stand der Dinge jetzt, heute, aktuell? Aktuell habe ich jetzt vor knapp 4 Wochen Kontakt komplett abgebrochen und habe jetzt mit keiner meiner Familie, außer mit meiner Tante, noch Kontakt. Weil die immer wieder gegen uns am Dackeln sind. Mein Bruder stand vor der Tür, wollte meinem Freund einen reinhauen. War denn, dass du den Kontakt komplett abgebrochen hast, ist da noch was vorgefallen oder war diese Geburtstagsgeschichte da so der I-Punkt auf alles? Nee, da ist ja noch was vorgefallen. Vor 5 Wochen oder 4 Wochen war das. Dann war mein Bruder hier, wollte sich von mir Geld leihen. Ich habe ihm das natürlich gegeben. Und dann auf einmal kommt mein Freund mit seinem Hund rein und dann wollte mein Bruder ihm einfach ohne Grund einen reinhauen. Wollte oder hat? Wollte, ich bin dazwischen gegangen. Hat ihn ja auch schon geschubst und alles und beleidigt. Ja, aber was ist denn da los? Wieso? Dein Bruder hat doch mit dem gar nichts zu tun, mit deinem Freund. Genau, meine Mutter ist am Hetzen. Meine Mutter ist der Meinung, mein Freund hätte damals die Beziehung, diese Familie kaputt gemacht. Aber das sind ja ganz olle Kamellen. Deine Mutter ist ja längst von diesem Mann getrennt. Genau, sehe ich ja auch so. Meine Tante sieht das ja auch genauso, mit der ich auch darüber rede immer. Und die ist auch der Meinung, dass meine Mutter in dieser Sache einfach nicht mehr alle hat. Also, da gab es dann eine Spannungssituation zwischen deinem Bruder und deinem Freund und du bist dazwischen gegangen, hoffentlich. Genau, bin ich ja auch. Und daraufhin hat mein Bruder dann mitten auf der Straße von meinen ganzen Nachbarn rumgemeckert und ich soll mich entscheiden zwischen meinem Bruder oder meinem Freund. Ich will mich nicht entscheiden, das ist für mich Kindergarten, wir sind aus dem Alter raus. Ich lebe mein Leben, ihr lebt euer Leben, lasst mich doch einfach in Ruhe. Wenn ihr macht man nicht hier so einen Stress. Wenn ihr das nicht akzeptiert, dann lasst mich mit dem Kumpel nicht besuchen. Und dann ist er gegangen. Ja, aber hat dann auch richtig Stress gemacht. Ich soll meinen Freund wieder rausschicken, hat mir dann Nachrichten geschrieben, der macht den kaputt, der bringt den um. Wenn er nachts irgendwo rumläuft, dann soll er aufpassen und all sowas. Also weißt du, Daniel, wenn ich so ein Chaos da höre, dann hast du aber die genau richtige Entscheidung getroffen. Du hast das ist meine Frage halt, ob ich das wirklich, weil meine Familie ist mir wichtig. Ja, und, gut. Ja gut, die Familie ist wichtig. Das ist immer so ein schöner Satz. Natürlich ist die Familie wichtig. Aber da muss die Familie sich auch vernünftig verhalten. Wir reden ja jetzt über einen Zeitraum von 6 Jahren. Und genau. Da sind all diese Sachen, du hast sie ja jetzt nur so stichwortartig uns erzählt, vorgefallen. Da finde ich, da gehört der erste Schritt getan von deiner Mutter zu dir. Ja. Mit einer entsprechenden Entschuldigung. Und der Bruder darf sich nicht sowas von irre benehmen. Das geht denen gar nichts an, mit wem du zusammen bist. Und geschweige denn, darf er deinen Freund angreifen. Nee, das ist ja genauso. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte keinen Kontakt mehr, weil die nur Stress machen. Ja. Und außerdem belastet dich dieser Stress auch. Genau, das ist ja seit 6 Jahren der Stress, dass ich zwischen den Stühlen stehe. Und ich habe immer zu meinem Freund gehalten, weil er nie was gemacht hat. Er hat immer nur zu mir gehalten. Er war immer für mich da in einer Situation. Und der hat mir nie irgendwie was gesagt. Dann klar, immer mal gestritten. Und es sind Sachen gesagt worden, die man natürlich nicht so meinte hinterher. Das ist aber in jeder Beziehung. Weißt du, Daniel, ich meine, das zeigt ja schon, welche Qualität eure Beziehung hat, wenn ihr so viele Jahre zusammen seid und ihr seid immer noch zusammen und haltet zusammen. Ja. dann ist ja ganz klar, wo die Priorität in deinem Leben liegt. Ich finde es richtig, dass du es gemacht hast. Und warte ab, mach erstmal gar nichts. Ich finde, deine Mutter muss nochmal einen Schritt auf dich zukommen, sich entschuldigen und müsste sich auch entschuldigen bei deinem Freund und ihn mal mit zu ihr einladen. Wenn sie das... Ich glaube, das wird nicht passieren. Ja, okay. Aber wenn sie das tun sollte, dann solltet ihr, finde ich, es auch machen. Aber jetzt ist erstmal Funkstille. Da würde ich mich gar nicht mehr weiter mit beschäftigen. Und jedes Mal, ich bin letztes Weihnachten auch alleine gewesen, dieses Weihnachten ist das wieder so. Und bei immer kurz vor Weihnachten passiert etwas, wo die dann, also dass dann Funkstille herrschen. Diesmal ist das von meiner Seite gekommen, weil ich Kontakt abgebrochen habe. Das ist traurig, aber es ist so, es ist jetzt so. Besser jetzt so, als wenn ihr euch vielleicht Weihnachten gestritten hättet. Das stimmt, ja. Lieber Daniel, ich finde es richtig, gut, wie du es gemacht hast. Lass die Finger erstmal davon, die sollen den ersten Schritt machen. Und ich wünsche dir und deinem Freund alles Gute. Dankeschön, Domian. Dürfte ich vielleicht ein Autogramm haben? Ja, wir rufen dich gleich nochmal an. Danke, das ist lieb. Tschüss. Ciao, Daniel. Tschüss. Ciao. 1.30 Uhr haben wir. Und ich bin verbunden mit Susanne. Die ist 54. Guten Morgen, Susanne. Hallo, Domian. Hallo, Susanne. Hallo. Erstmal möchte ich sagen, dass es schade ist, dass du bald aufhörst. Vielen Dank, aber es sind noch viele, viele Nächte, die vor uns liegen. Ja, okay, gut. Ich freue mich natürlich, dass ich jetzt endlich mal durchgekommen bin. Mhm. Gerade jetzt zu diesem aktuellen Thema. Ich habe da so ein bisschen Kummer. Und zwar kenne ich ein Mädel. Das ist ein Mädel, die ich aus der Clique von meinem Sohn kenne. Ja. Ich habe die damals kennengelernt. Die kam hier himmelhoch jauchzend in meine Küche und hat sich mit mir unterhalten und. Wir haben uns sehr gut verstanden und dieses Mädel hat ganz, ganz viel Kummer. Du meinst aktuelles Thema? Welches aktuelles Thema? Nee, mein aktuelles Thema. Ach, dein Thema. Aktuelles, jetzt, okay. Weil ich durchgekommen bin, deswegen meine ich das. Verstehe, okay, dann erzähl bitte weiter. Und ja, und im Nachhinein kümmere ich mich um dieses Mädchen, weil die ein ganz, ganz schlimmes Zuhause hat. Mhm. Dieses Mädel, ich habe also auch schon alles versucht. Ich habe beim Jugendamt angerufen. Wie alt ist sie? Die ist 17 und wird in 8 Wochen 18 und deswegen ist es auch so ein bisschen Not, weil dann können wir dann nicht mehr viel machen, ne? Mhm. Die Mutter also hat insgesamt 5 Kinder. Mhm. Die wohnen also mit 7 Personen in einer 3-Zimmer-Wohnung. Oh je, ja. Sie muss sich ein Zimmer teilen mit ihrem Bruder. Mhm. Hat keine Privatsphäre, wenn sie dann mal nach Hause kommt. Das heißt, sie muss jeden Abend um 9 Uhr zu Hause sein. Wirklich, Domian, jeden Abend um 9. Mhm. Wenn sie nicht um 9 Uhr zu Hause ist, hat sie die Hölle zu Hause. Und wenn sie Pech hat, liegt dann sogar noch ihr Stiefbruder bei ihr mit im Bett. Mhm. Die hat keine Privatsphäre, gar nichts. Aber jetzt am Montag ist wieder was ganz, ganz Schlimmes passiert. Also dieses Mädel, die ist ganz vernarbt am... Ich glaube, an ihrem Körper ist nichts irgendwie mehr, was nicht vernarbt ist. Das heißt, sie wurde geschlagen? Borderline. Sie ritzt sich selber. Ach so. Mhm. Und sie verletzt sich auch selber. Aber jetzt am Montag habe ich also auf der Arbeit dann einen Anruf gekriegt. Und weinend, sie sagt auch Mutti zu mir. Mhm. Mutti kommt ganz schnell, ich liege im Krankenhaus. Und naja, natürlich bin ich da sofort hin. Und da hat sie eine Rippenfraktur. Wie ist das passiert? Ja, sie hat eine ganz komische Ausrede benutzt und hat gesagt, du, ich habe die schon seit 1,5 Jahren. In der Nähe war ein Arzt und eine Schwester. Die Schwester drehte sich um und sagte dann, Mädel, willst du uns verarschen? Also, man vermutet, dass sie verletzt wurde. Verletzt wurde oder sie hat es selber gemacht. Ja. Ich vermute aber das Erste. Mhm. Und ja, jetzt bin ich dann gestern im Krankenhaus gewesen, weil sie dann auch anrief und sie hätte so einen Hunger und ich weiß nicht, Krankenhausessen ist ja nicht so toll. Mhm. Sie ist auch sehr dünn, natürlich bin ich hin und habe ihr was Schönes mitgebracht. Mhm. Und dann erzählte sie mir, du Mutti, pass mal auf, ich habe hier richtig Stress. Meine Mutter, sagte sie dann, die hat mein Handy genommen, hat alles durchgelesen. Mhm. Das ganze komplette Handy, WhatsApp, alles, hat die alles durchgelesen. Mhm. Und sie soll mir jetzt schreiben, dass sie mit mir keinen Kontakt mehr wünscht. Susanne, ich muss noch mal fragen, weil ich das nicht richtig verstanden habe. dieses Mädchen. Sag mir mal die genauen Zusammenhänge, über wen du dieses Mädchen kennst. Aus einer Clique von meinem Sohn. Also eine Clique von deinem Sohn. Einfach, aber dieses Mädchen war nie mit deinem Sohn zusammen. Nein. Und wie kam es dazu, dass dieses Mädchen, das ist ja doch im weiteren Umfeld von dir dann, wenn es in der Clique deines Sohnes, wie alt ist dein Sohn? Mein Sohn ist 20. Ja, so, wie kam denn überhaupt das Mädchen auf die Idee, zu dir zu kommen? Ja, weil mein Sohn, der hat ja Besuch gekriegt und da war dieses Mädel einfach bei. Ach so, ein Zufall. Und das war ein Zufall. Mhm. Ich war hier in der Küche und mein Sohn ging gleich in sein Zimmer mit dieser Clique. Dieses Mädel kam dann einfach bei mir in die Küche. Und wie lange besteht der Kontakt? Ich kenne die jetzt schon knapp ein Jahr. Ah ja. Mhm. Und wenn sie ist auch dann mal alleine gekommen und die fühlt sich also pudelwohl bei uns. Mhm. Sie hat auch schon öfters bei uns übernachtet. Könnte sie rein theoretisch bei euch wohnen auch? Domian, das ist momentan sehr schlecht, weil wir mitten im Umzug sind. Mhm, wir haben Eigentum und diese ganze Wohnung ist entkernt. Also natürlich würden wir eine Notsituation finden, wo sie untergebracht wird. Das hätte ich. Wir hatten das neulich, weil da haben die Eltern sich da fürchterlich gestritten und der Stiefvater wurde wohl auch handgreiflich. Und dann habe ich ihr gesagt, du pass mal auf, ich habe da eine Freundin, da kannst du hin. Mhm. Nee, sagt sie, da will ich nicht alleine hin. Ich habe ja noch einen Bruder. Also sie redet dann von ihrem richtigen Bruder, nicht von ihren Stiefgeschwistern. Und also das wäre schon mal geklärt. Aber, Domian, diese Mutter, die hat dieses Mädel so im Griff. Seit heute haben wir absolut keinen Kontakt mehr, weil sie hat mir wirklich geschrieben, ich möchte mit dir keinen Kontakt mehr. Das musste sie, damit ihre Mutter das sieht. Mhm. Und jetzt bin ich blockiert und ich mache mir eigentlich wahnsinnige Sorgen. Ich bin da schon auf und ab gefahren. Ja, du machst dir Sorgen auch deshalb, weil vielleicht da sogar ein Gewaltakt stattgefunden aber hat. Aber ich weiß nicht, warum das Jugendamt nichts macht. Ich habe da ja auch Verständnis. Die haben so viel zu tun. Es gibt so viele Kinder, die leiden müssen. Hast du denn mit dem Jugendamt auch schon gesprochen? Ja, habe ich schon. Ich habe das auch alles erzählt. Und wir haben jetzt rausgekriegt, dass wir da in ein fürchterliches Wespennest gestochen haben. Hast du alleine mit dem Jugendamt gesprochen oder war sie dabei? Nein, ich alleine. Und was ist das für ein Wespennest? Wespennest, das ist so, die wohnen in der Drei-Zimmer-Wohnung und nebenan wohnt eine Oma, also von dem Stiefvater die Mutter. Die hat eine Drei-Zimmer-Wohnung und das wird wahrscheinlich komplett so vom, Arbeitsamt abgerechnet, also Hartz IV. Und deswegen wohnen die da mit 7 Leuten in einer Drei-Zimmer-Wohnung. Okay, das verstehen wir jetzt alle nicht so richtig, aber... Ja, ich weiß es nicht. Also die Oma wohnt direkt nebenan, hat eine Dreizimmerwohnung. Ich glaube, das ist jetzt auch egal, wer da wie wohnt. Entscheidend ist ja, das ist doch gar nicht zulässig, mit so vielen Leuten in einer Wohnung. Das vielleicht, ja. Aber entscheidend ist ja, dass dieses Mädchen, wenn das Mädchen es denn will, und das Mädchen ist jetzt bald eine junge Erwachsene, nämlich von 18 Jahren, dass die da rauskommt. Ja, aber ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich habe ihr gesagt, Mensch, du kriegst eine Wohnung, lass uns zusammen zum Jugendamt gehen. Aber die hat so eine Angst. Die hat ja auch, die liebt natürlich trotzdem ihre Mutter, weil sie das nicht anders kennt und nicht anders erlebt. Die ist also als Vierjährige von ihrem ersten Stiefvater mit einer Kette, mit so einem Abschleppseil, mit so einer Metallkette verprügelt worden. Ich weiß nicht, was ich da, ich habe alles gemacht, ich weiß nicht, was ich noch machen soll, also, ich da noch helfen kann. Wenn sie jetzt in nächster Zeit wieder Kontakt mit ihr aufnimmt, sie darf es im Moment nicht, aber es kann ja sein, dass sie es trotzdem tut in ihrer Not. Ne? Mhm. Es kann ja sein. Dann würde ich an deiner Stelle mir das Mädel nehmen und sofort zum Jugendamt fahren. Ich war schon bei der Polizei, aber da passiert nichts. Naja, ich würde zum Jugendamt fahren, die Situation schildern. Sie ist eine junge Erwachsene und es gibt genügend Möglichkeiten, dass auch das Jugendamt auch in dem Alter sie noch betreut. Das sind aber jetzt spezielle Fragen, die würde ich gerne gleich an meine Psychologin delegieren. Die weiß das besser, wie man das... Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe sogar schon mit dem Psychologen gesprochen. Ja, ich meinte jetzt mit unserer Psychologin, die dir auch diese formalen Sachen erklären kann, was man da tun sollte. Du kannst sie natürlich nicht mit Gewalt da rausreißen, denn sie muss es ja selbst auch wollen. Mhm. Aber wenn sie jetzt einen Schritt tut, dann sollte man gezielt etwas unternehmen. Was man unternimmt, das wird die Claudia dir jetzt erklären, Susanne. Okay. Ja, das ist jetzt sind spezielle Sachen, die weiß ich nicht. Das weiß aber dafür umso besser meine Psychologin. Okay. Ja, liebe Susanne, ich bitte dich aufzulegen und die Claudia ruft dich gleich zurück. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir, ja. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Lea. Lea ist 21. Guten Morgen, Lea. Hallo. Hallo, Lea. Ja. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es um meinen, ja, quasi Ex-Freund, der leider ziemlich in die Drogenschiene reingerutscht ist. Und ja, und ich habe mich von knapp einem halben Jahr von ihm getrennt. Und jetzt habe ich seit kurzer Zeit wieder Kontakt zu ihm. Und ja, es ist halt einfach alles ziemlich schwer für mich zu verarbeiten und damit umzugehen. Und ja, so sieht's aus. Wie lange wart ihr denn zusammen gewesen? Wir waren 2 Jahre zusammen. Mhm. Und was heißt Drogenszene abgerutscht? Was heißt das konkret? Er nimmt Heroin. Oh, er nimmt Heroin. Regelmäßig? Ja, ich gehe davon aus. Also er nimmt es nicht intravenös, aber eben, es gibt ja, wie gesagt, auch noch da andere Wege, das Zeugs zu konsumieren und ja. Und diese Drogengeschichten waren auch der Grund, weswegen du dich von ihm getrennt hast? Ja, genau, so sieht's aus. Also er war an sich schon immer ein relativ schwerer Charakter, der auch viel so an irgendwie zu schleppen hatte. Aber also er hat ja viele Probleme in seinem Leben. Nein, also eigentlich nicht. Eigentlich sind die Probleme durch sowas entstanden. Also, ja, keine Ahnung. Also ich, eigentlich, zum Teil hat sich die Probleme halt einfach auch selber eingebrockt. Wie alt ist er? Also er ist ein Jahr jünger als ich. Was also macht er? 20. Macht er beruflich irgendwas oder studiert? Gar nichts jetzt. Also er hat halt aus sagen wir, familiär bedingten Gründen die Schule abgebrochen. Mhm. Also er musste halt irgendwie schauen, dass er arbeitet oder sonst was. Keinen Schulabschluss? Nein, kein Schulabschluss. Ja, doch, einen Schulabschluss schon. Also er hat einen Realschulabschluss und wollte halt eigentlich Abi machen. Mhm. Und da ist es dann halt gescheitert. Mhm. So, als du dich von ihm getrennt hast, vor einem halben Jahr, genau. Wie hat er denn darauf reagiert? Also ich war vorher, also ich habe mich schon vorher von ihm getrennt, also ich habe das natürlich, ich wusste das schon vorher, das mit dem Heroin. Das war jetzt nicht so aus dem Effekt raus, wow, du nimmst Heroin, ich bin sofort weg. Sondern ich habe halt versucht, ihm zu helfen, bin mit ihm zur Drogenberatung gegangen, habe irgendwie versucht, das Ganze anzuleiern, dass er irgendwie sieht, was er da tut, was natürlich in so einem Suchtverhalten nicht wirklich viel bringt. Auch als Freundin musste ich da scheitern. Mhm. Und irgendwann war es dann halt einfach ein Punkt, wo ich gesagt habe, ey, ich kann das nicht mehr tragen und ja. Okay, wie hat er denn reagiert? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er drauf und er war relativ kühl und war ihm wurscht. Ja, oder nicht aber er hat nicht wirklich viel dazu gesagt. War dann, also ich habe da auch keine große Sache draus gemacht. Ich bin halt zu ihm gegangen, habe gesagt, ey, das geht einfach so nicht mehr. Und das hat er so hingenommen. Ich habe natürlich danach dann irgendwann nochmal Nachrichten von ihm bekommen, dass er mich liebt und dass er mich zurück möchte und dass er jetzt alles dafür gibt, um clean zu werden. Und Jetzt habt ihr nach einem halben Jahr wieder Kontakt. Genau. Dieser Kontakt ging von wem aus? Von mir aus. Von dir? Ja, warum? Weil ich, ich habe während dieses ganzen halben Jahres konnte ich mit dieser ganzen Sache nicht wirklich, also klar, es ist nichts, womit man einfach so abschließen kann. Nach diesem halben Jahr habe ich mir halt dann irgendwann gedacht, ey, komm, fragst nach, wie es dem so geht, weil ich halt auch so nicht wirklich mehr. Also ich habe halt alle Brücken sozusagen gesprengt, die mich zu diesen Menschen verbunden haben. War das denn jetzt ein Anlauf, wieder in eine Beziehung zu gehen? Nein, das nicht, auf keinen Fall. Mhm. Aber es ist halt einfach, dass diese Begegnung mich halt wieder total aufgewühlt hat. Und also ist ja klar, dass mich das wieder total aufgewühlt hat. Wie geht's ihm denn im Moment? Er ist guter Hoffnung, dass er es hinbekommt, aber das habe ich schon oft gehört. Mhm. War er erstaunt, dass du dich gemeldet hast? Kann ich gar nicht so genau sagen. Mhm. Jetzt meldest du dich bei mir. Genau. Warum konkret? Einfach aus der Tatsache heraus, dass ich nicht genau weiß, wie ich mit dieser Situation weiter umgehen soll. Als ich keinen Kontakt mit ihm hatte, war ich, ja, es ging halt irgendwie so. Jetzt, da ich Kontakt mit ihm habe, ja, geht mir auch nicht wirklich viel besser. Es ist halt so ein ich bin mir einfach unschlüssig, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Du läufst jetzt wieder Gefahr, Lea, dass du wieder da reingesogen wirst in diese... Na klar, es gibt diese Art von Spirale, dass man immer die Versprechen hört und sich dann denkt, okay, alles wird wieder gut und dann komme ich sozusagen wieder zu ihm und dann geht das Ganze von vorne los. Und also da möchte ich auf keinen Fall reinrutschen, so mich, reflektiert bin ich auch. Für mich ist ganz entscheidend, du willst keine Beziehung mehr mit ihm, definitiv nicht. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht, keine Ahnung, das hört sich jetzt vielleicht dämlich an, ich bin jung und vielleicht in ein paar Jahren, wenn ich weiß, dass er es schafft, wirklich dauerhaft clean zu sein. Aber okay, aber in die Person, die er jetzt noch ist und er ist ja immer noch... Mit dieser Person möchte ich keine Beziehung, okay. Aber ich möchte ihn auch nicht komplett aus meinem Leben streichen. Mhm. Aber ich denke fast, Lea, dass du das machen solltest. Ja. Ja. Ich glaube, dass du hast so viele, so wie du es gerade geschildert hast, schon so viele Versuche unternommen, ihm zu helfen. Und es hat nicht funktioniert. Es belastet dich. Es bringt dich in eine schlechte Stimmung. Es schafft für dich auch ein schlechtes Gewissen. Ja, aber auf der anderen Seite sehe ich, habe ich in dem halben Jahr, in dem ich nicht mit ihm oder in dem ich keinen Kontakt zu ihm hatte, auch gesehen, dass es nicht besser war, dass ich mir da genauso Sorgen gemacht habe und dass ich eigentlich jeden Funken irgendwie doch noch was von ihm mitzubekommen aufgegriffen habe und ich musste mich halt dazu zwingen, mich nicht irgendwie zu melden oder sonst was. Aber vielleicht ist jetzt diese Erfahrung, die du jetzt gerade machst, auch umso wichtiger, dass die ganze Sache unterstrichen wird, dass du ihm offensichtlich nicht helfen kannst. Dass er den Weg alleine gehen muss. Das ist mir auch klar, dass er diesen Weg alleine gehen muss, dass ich da als, keine Ahnung, kleine Freundin oder Ex-Freundin an der Seite nichts ausrichten kann, das sowieso nicht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es ist halt... Ich glaube perspektivisch, wenn du das so weitermachst, dass du da nicht gut auch emotional bei wegkommst. Du versuchst an der Seite von einem heroinabhängigen Menschen zu stehen, du hast es schon mehr und mehr und mehrfach versucht, dann ist es auch keine reine Freundschaft, weil ihr wart ja auch mal zusammen, das ist ja eine komplizierte Melange, die euch da verbindet. Du sagst ganz eindeutig, dass du mit diesem Mann nicht mehr, also im Moment so nicht zusammen sein möchtest, vielleicht irgendwann, wenn er den Weg geschafft hat, da rauszugehen. Das heißt für mich, dass du den schon irgendwo noch liebst, wenn du sowas sagst. Ja. Irgendwo. Aber auf der anderen Seite kann ich, also ich bin nicht sicher, ob ich damit umgehen könnte. Natürlich nicht, kann ich nicht sicher sein. Lea, pass auf, dann mach es folgendermaßen. Ich mag, du bist hin und her gerissen. Ja, genau, das ist das Problem. Dann lass diesen Kontakt noch eine Weile laufen und beobachte, was dieser Kontakt mit dir macht. Ja, ich habe halt überlegt, ob ich diesen Kontakt vielleicht nicht auf direkter Basis, sondern zum Beispiel irgendwie als, ich weiß nicht, also man muss sich ja auch nicht ständig sehen, dass man sich vielleicht einmal in zwei Monaten trifft und sich austauscht. Ja, okay. Und dann versuch es so. Vielleicht. Ja, einfach, dass man den Kontakt lose weiterlaufen lässt und dass man zumindest den anderen nicht komplett aus den Augen verliert. Ja, okay. Sowas zum Beispiel hatte ich überlegt. Okay. Aber? Das ist halt auch schwer auf jeden Fall. Und da kann es natürlich auch, also man kann ja in zwei Monaten sozusagen nicht zusammenfassen oder dann in einem Stündchen, in dem man sich dann sieht, zusammenfassen, was in zwei Monaten passiert ist. Also Lea, ich sag's nochmal ganz klar, meine Tendenz ist eher, dass diese Sache ganz abzubrechen. Radikal. Ihm auch das Signal zu geben, ich bin für dich wieder da, wenn du raus bist aus dem Sumpf. Das ist mein Impuls. Da du aber jetzt so hin und her gerissen bist, sage ich dir, dann mach es noch einen Moment weiter, eine Weile weiter. Vielleicht auch gar nicht mit dieser Zwei-Monats-Option, sondern mach es mal so, wie du es gerade machst. Ich bin sicher, dass du nach einer gewissen Zeit kapierst oder spürst, was das mit dir macht und ob das gut ist oder schlecht für dich ist. Ich glaube nicht, dass es gut ist. Ja. Ich kann dir nicht mehr dazu sagen, Lea. Okay. Das musst du jetzt für dich alleine entscheiden. Ich habe dir so meine persönliche Einstellung gesagt, aber das ist natürlich alles sehr individuell. Na gut. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, vielen Dank. Tschüss, ciao. Tschüss. Hier ist Inge. Inge ist 60. Guten Morgen, Inge. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Inge. Um was geht's? Ich bin ganz aufgeregt. Ach, Inge. Ja. Sag doch mal. Ein Stichwort. Mein Mann ist letztes Jahr genau am 6.11.1925 gestorben, hier zu Hause auf der Couch. Mhm. Parallel dazu rief eine Frau an, die genau das geschildert hat, was dann bei mir zu Hause auf der Couch ablief. Moment. Das war ein Thema. Nee, Moment, wie parallel rief eine Frau? Wann? Am 6.11. Da war ein Thema, das verzeihe ich mir nie. Ja, und am 6.11., also vor einem Jahr? Ja, richtig. Ist dein Mann verstorben um 1.25 Uhr? Genau, war Mittwoch auf Donnerstag. Und währenddessen lief unsere Sendung? Ja, ja. Woran ist dein Mann gestorben? Ja, er war schon sehr betagt, herzkrank und war auch vorher in der Kurzzeitpflege, mhm, weil hier im Haus Umbaumaßnahmen stattfanden. Also wir hatten kein Wasser, keine Heizung, nichts. Und ich habe gemerkt, dass er da total abgebaut hat, nichts gegessen hat, nichts mehr getrunken hat. Mhm. Und dann habe ich ihn Montag nach Hause geholt und habe mich dann hier beholfen, weil ich ihm versprochen hatte, dass er zu Hause stirbt. Mhm. Und weißt du, worüber ich mich wundere, dass so in der Sterbestunde meine Sendung bei euch gelaufen ist. Wir haben die immer geguckt und mein Mann lebte ja da auch noch. Ach so, lag hier im Wohnzimmer auf der Couch. Ach so, und dann ging es quasi von einer Minute auf die andere. Genau, richtig. Ach so, richtig. Verstehe. Mhm. So, und die Frau erzählte dann, dass ihr Mann keine Hilfe mehr haben wollte, mhm, und keine Operationen und nichts mehr. Und bei meinem Mann war das Gleiche. Mhm. Er hatte den Mittwoch, konnte er nicht mehr Urin lassen. Er hat zwar alle 5 Minuten gesagt, ich muss mal, und ich habe dann immer die Urinflasche gehalten, ne, aber kam nichts mehr. Hm. Ich habe dann die Hausärztin angerufen und dann meinte sie, kann ja sein, dass das die Prostata ist oder Herz so schwach. Hm. Und ich habe ihn dann gefragt, hör mal Schatz, was machen wir dann jetzt, ne, wenn jetzt wirklich noch mal, ne, nichts, hat er gesagt, ne? Hm. Und ich habe irgendwie auch gemerkt, es geht zu Ende. Und mir war es nur wichtig, dass er zu Hause gehen konnte. Ja. Na, wir hatten vorher oft darüber geredet, mhm, was machen wir denn, ne? Mhm. Und soll ich bei dir bleiben? Ja, hat er gesagt, ja. Mhm. Und dann haben wir auch gesagt, ich mache dann Fenster auf und wenn ich merke, du gehst rüber, dann lasse ich dich alleine, damit du die Reise antreten kannst. Und genau so haben wir das gemacht. Also als er dann verstorben ist, aber du wusstest ja gar nicht, dass er in dem Moment stirbt. Du warst doch mit ihm zusammen im Zimmer. Ja, doch. Weil er hatte so immer die Augen offen gehabt, immer nach oben geguckt. Ne? Mhm. Und auch das Atmen ganz schwer. Und er wurde auch schon so richtig weiß im Gesicht. Und dann bist du aus dem Zimmer gegangen, hast das Fenster aufgemacht? Ja, ich hab ihm einen Kuss noch gegeben, ne? Und er winkte mir auch noch. Der Fernseher oder das Radio lief weiter? Ja, er winkte mir, wie die Frau auch immer erzählen war, ja, und mein Mann und genau dasselbe lief dann bei mir hier ab. Ich habe erst gedacht, boah, das ist ja wie in einem Horrorfilm. So, und wie er mir noch so gewunken hat mit der Hand, mhm, ich habe dann die Hand noch gehalten, aber die war schon eiskalt, ne? Und dann bist du aus dem Zimmer rausgegangen. Ja. Hast vorher das Fenster aufgemacht. Ja. Damit er gehen kann. Ja, damit er den, genau. Und wie lange warst du dann in dem Nebenzimmer? 5 Minuten nur. Und was hat dir dann den Impuls gegeben, wieder zurückzugehen? Ja, ich wollte halt gucken. Ja, das war einfach so. Das war. Und da war er tatsächlich verstorben? Ja, er war weg. Ich habe dann die Hausärztin noch über Handy angerufen. Sie meinte dann, ja, dann legen Sie sich jetzt mal hin. Und ich habe gesagt, ich kann doch jetzt nicht schlafen. Mhm. Aber ich bin doch tatsächlich neben ihm auf seinem Sessel, wo er sonst immer saß, eingeschlafen. Mhm. Ich habe dann für die Ehejahre 24 Teelichter hier auf dem Wohnzimmertisch gestellt, unser Hochzeitsfoto, die Eheringe in der Mitte gelegt. Mhm. Ja, und bin wirklich eingeschlafen. Wie lange hast du? Bis die Ärztin morgens Sturm geklingelt hat. Ja, und wie viele Stunden hast du geschlafen, neben deinem toten Mann quasi? Ja, im Moment, der ist 1:25, ja, 5-6 Stunden. Ach, ja. Aber er lag im Bett und du warst auf dem Sessel. Er lag hier auf der Couch. Und du auf dem Sessel? Mhm. Und hast du fünf? Wenn er mir gesagt hat, so, jetzt kommt zur Ruhe, alles vorbei, ne, weil vorher die Nächte habe ich überhaupt nicht schlafen können. Weil er halt... Das ist ja ganz ungewöhnlich, dass du dann da einschlafen konntest. Ja, ich als du das war für mich auch wie ein Wunder. Ja, als du aufgewacht bist, hast du überhaupt realisiert und kapiert, was passiert war? Ich habe erst gedacht, ich hätte das geträumt. Ja, das glaube ich. Und dann habe ich aber die Teelichter hier alle gesehen, habe ich gedacht, doch, er ist jetzt weg. Ne? Und die Ärztin, da brannten auch alle Teelichter noch. Die Ärztin, die kannte uns beide, die sagt, auch, das haben sie aber schön gemacht. Ja, habe ich gesagt, ist meine private Trauerfeier. Ja. Inge, was ich noch nicht ganz verstanden habe, die Anruferin, die quasi in seiner Todesminute oder kurz vorher gesprochen hat bei mir, hat die das auch mit dem offenen Fenster erzählt? Nein. Nein, das nicht. Nein. Die hat das nur so geschildert, wie du es gerade erzählt hast. Ja, richtig. Ja. So, wenn man so, mein Mann, der wollte auch nicht mehr, er konnte auch nicht mehr. Wie alt ist er geworden? Ja, 87. 87. Mhm. Und was ist das für eine Idee mit dem offenen Fenster? Kannst du mir das mal erklären? Ja, ich habe das mal mit meinem Bruder, das war allerdings 2004, ich habe bei ihm im Krankenhaus geschlafen mit auf dem Zimmer und er hat dann auch zu mir gesagt, Inge, drück mir die Daumen, dass ich heute Nacht sterbe. Ich sag, warum? Ja, weil du dabei bist. Mhm. Ja, habe ich gesagt, was kann ich noch tun? Hat gesagt, mach bitte das Fenster auf, damit er dahin geht, wo er hingehen möchte. Aber bei euch, in eurem Fall, bist du ja aus dem Zimmer rausgegangen. Warum? Ja, weil ich ihm alleine diesen Weg, also diesen Übergang ermöglichen wollte. Glaubst du, dass das einfacher ist, wenn man das alleine macht? Ja. Woher glaubst du das? Ja, weil er hat normalerweise... wäre er schon viel früher gegangen. Der hat immer an mir festgehalten. Ach so. Der wollte mich nicht alleine lassen, weil er immer gedacht hat, ich schaffe das alles nicht. Ne? Das heißt, du glaubst auch, dass es für ihn einfacher war zu gehen, als du nicht im Zimmer warst. Ja. Mhm. Ja, da ist was dran. Ja, ehrlich. Mhm. Also wir haben oft darüber geredet, monatelang vorher. Und er war ja auch immer bei klarem Verstand. Mhm. Ja, selbst den Mittwoch am Tag noch. Der hat ein bisschen gefrühstückt, zwar nicht viel, hat auch abends noch einen Teil gegessen. Und Du erzählst das alles sehr friedlich. Ja. Heißt das, dass du auch danach, als du dann auch das wirklich dann verstanden hast, dass er für immer gegangen ist, dass du gar nicht so eine tiefe Trauer empfunden hast, weil du dachtest, das war richtig so? Ja, er war erlöst. Weißt du, wenn man jede Nacht wach wird, ich hatte immer Angst, wenn wir nebeneinander liegen und ich werde wach und der ist einfach gegangen. Mhm. Wir haben so viel uns unterhalten können und verabschieden können, vorher immer schon. Ne? Weil es war ja nun mal dieser Altersunterschied da. Mhm. Und von der biologischen Uhr war es normal, dass er vor mir zu gehen hat. Wie lange wart ihr denn zusammen gewesen? 25 Jahre. Ja. Liebe Inge, die Sendung ist gleich rum. Du hörst du hörst es. Ja, ja. Ich freue mich, dass du die Geschichte uns erzählt hast. Das ist ja auch eine sehr besondere Geschichte, die auch ein bisschen was mit unserer Sendung zu tun genau, hat. Genau, richtig, richtig. Er hat immer gesagt, ja, hörst du wieder, guckst du wieder den Pastur. So sagt man dann in Köln, ne? Inge, ich muss Schluss machen. Alles Gute von Herzen wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Dir auch. Tschüss. Ciao. Dankeschön. Tschüss. In der Technik heute Nacht. Macht ihn dann Hauser. Bis morgen, 1 Uhr Radio 1 live. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.